Erster Paulus ist ein Apostel. Menschen haben ihn nicht gesandt. Jesus Christus und Gott der Vater haben ihn gesandt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Zweiter und alle Brüder, die bei mir sind, schreiben an die Gemeinden in Galatien. Dritter Gnade und Friede sei mit euch. Sie kommen von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Vierter Jesus gab sich selbst hin. Er tat das wegen unserer Sünden. Er wollte uns aus dieser bösen Welt befreien. Das war der Wille von Gott, unserem Vater. Fünfter, ihm gehört die Ehre für immer. Amen. Sechster, ich wundere mich, dass ihr so schnell wechselt. Ihr geht weg von dem, der euch durch Christus Gnade gerufen hat. Ihr geht zu einer anderen guten Nachricht. Siebter, es gibt aber keine andere gute Nachricht. Nur einige Leute verwirren euch. Sie wollen die gute Nachricht von Christus ändern. Achter, aber wenn wir euch eine andere gute Nachricht sagen. Oder ein Engel vom Himmel sagt sie euch. Und diese Nachricht ist anders als unsere, das ist schlecht. Neunter, wir haben es schon früher gesagt. Ich sage es jetzt wieder, wenn jemand euch eine gute Nachricht sagt, die anders ist als die, die ihr bekommen habt, das ist schlecht. Zehnter, will ich jetzt Menschen gefallen oder Gott? Versuche ich, Menschen zu gefallen? Wenn ich Menschen gefallen will, bin ich kein Diener von Christus. Elfter Brüder, ich sage euch aber, die gute Nachricht, die ich euch gesagt habe, kommt nicht von Menschen. Zwölfter, ich habe sie auch nicht von einem Menschen bekommen. Ich habe sie auch nicht im Unterricht gelernt. Jesus Christus hat sie mir gezeigt. Dreizehnter, ihr habt gehört, wie ich früher im Judentum gelebt habe. Ich habe die Gemeinde Gottes sehr verfolgt und zerstört. Vierzehnter, im Judentum war ich besser als viele andere in meinem Volk. Ich war sehr eifrig für die alten Regeln meiner Väter. Fünfzehnter, aber Gott hat mich schon vor meiner Geburt ausgewählt. Er hat mich durch seine Gnade gerufen. Dann wollte er etwas tun. Sechzehnter, er wollte seinen Sohn durch mich zeigen. Ich sollte ihn den anderen Völkern sagen. Ich habe dann nicht sofort mit Menschen darüber gesprochen. Siebzehnter, ich bin auch nicht nach Jerusalem gegangen. Dort waren die Apostel, die schon vor mir da waren. Ich bin nach Arabien gegangen. Danach bin ich nach Damaskus zurückgekehrt. Achtzehnter, 3 Jahre später bin ich nach Jerusalem gegangen. Ich wollte Kephas treffen. Ich blieb 15 Tage bei ihm. Neunzehnter, ich habe keinen anderen Apostel gesehen. Nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Zwanzigster, was ich euch schreibe, Gott weiß, dass ich nicht lüge. 21. Danach bin ich in die Gebiete von Syrien und Kilikien gekommen. 22. Die christlichen Gemeinden in Jude kannten mich aber nicht persönlich. 23. Sie hörten nur davon, unser früherer Verfolger sagt jetzt den Glauben weiter. Diesen Glauben hat er früher zerstört. 24. Und sie lobten Gott wegen mir.